Schweiz. Einsam ist es doch mich weiß, weil dann kann ich ganz allein in der weiten Bergwelt sein. Da wo keine Berg mehr sein, fängt mein Herz zum Leiden an. Und ich spür, dann muss ich zurück zu den Bergen, ins Geflügel. Auf die Berge, da gehör ich hin, weil ich nirgends lieber bin. Auf die Berge, da ist mein Leben, ich tät alles für sie geben. Und ich spür an jedem Tag, dass sie immer dort sein mag. Was sie dem Herzen bringt. Drunten dort im fernen Tal spür ich auch so manches Mal. Ich muss auf die Gipfel hin, weil dort rum ist wunderschön. Ganze Pfeifen in der Wand, nirgends find's den Frieden im Land. Wie's dort rum am Gipfel ist, das ist fast wie's Paradies.